Die Strafen der Freimaurer. Der Tod ist das unvermeidliche Ende aller Menschen. Daher ist es besser, dieses Ende für diejenigen zu beschleunigen, die unserer Sache schaden, als zu warten, bis es auch uns, die Schöpfer des Werkes, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen in einer Weise, dass niemand außer den Glaubensbrüdern den geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer selber. Sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar eines natürlichen Todes. Da das den Glaubensbrüdern bekannt ist, so wagen sie es nicht, irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit solchen unerbittlichen Strafen haben wir innerhalb der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen im Keime erstickt. Während wir den Nichtjuden den Freisinn predigen, halten wir gleichzeitig unser Volk und unsere Vertrauensmänner in strengstem Gehorsame. Deutsche Offiziere, deutsche Studenten, deutsche Bürger, deutsche Arbeiter und du ganzes, großes, kindliches, argloses und reines deutsches Volk, erwachet endlich aus dem langen, schweren, hypnotischen Schlafe, in den euch der die ganze Erde umkrallende, lähmende, bewegliche Ungeist zu versetzen wusste. Lasst euch aufrufen zur Besinnung, zum Erwachen, zur befreienden Tat von einem, der am eigenen Leibe verspüren musste, wie Zion die zu vernichten trachtet, die ihm im Wege stehen. Von einem, der mit tausend Freuden bereit ist, Arnold von Winkelried gleich für sein Volk, wenn es gilt, die heimtückischen Waffen des unsichtbaren Feindes umfangend an sich zu drücken, sofern ihr alle euch nur jenen tapferen Schweizern gleich auch in ein Volk von Eidgenossen verwandelt, gebunden durch den Treueschwur gemeinsamen Aufruhrs wieder die drohende Weltvernichtung. Von einem, der euch beschwörend ermahnt, ihn nicht durch armselige Ungläubigkeit und verhängnisvolle Trägheit des Geistes zum Don Quixote zu verwandeln, der in närrischer Verlassenheit einen unmöglichen Kampf ununterstützt in lächerlicher Vereinsamung zu führen verdammt wäre. Von einem, der euch von den allgegenwärtigen, in eurer eigensten Lage abkommandierten Erzfeinden in allzu begreiflicher Notwehr verdächtigt und verleumdet wird, als der schier einzige heute wahrhaftig gefährliche Widersacher. Noch ist es Zeit, noch kannst du, mein deutsches Volk, wenn du aufstehst zu klarschauendem Blick, zu fest zugreifender Hand und erlösender Tat, das furchtbare Joch einer nie mehr abzuschüttelnden Versklavung zerbrechen, welches Joch die in aller Welt Freigelassenen zur Rache für Jahrtausende alte, selbstverschuldete Versklavung dir auferlegen wollen. Schaff dir die Gesetze, die den beweglichen Ungeist ein für allemal in die ihm gebührenden Grenzen zurückweisen, und du wirst wieder auferstehen zu neuem, reinerem, strahlenderem Glanze denn je, du mein deutsches Volk. Wenn die Not am höchsten, ist Gottes Hilfe am nächsten. Geschrieben zur Stunde, da 60.000 Deutsche, ungefährdet von rechtzeitig durchschauten und glücklich verhinderten Teufelsplänen, den festlichen Umzug durch Wien abhalten, zum Zeichen, dass sie Deutsche waren, Deutsche sind und Deutsche verbleiben werden. Wien, den 16. Mai 1920. Prophezeiungen. Die Rolle der Kassandra zur Zeit, da Trojas Untergang bevorstand, war eine ebenso unerfreuliche als undankbare. Wie es aber der unglückseligen Schwarzseherin damals ging, so geht es auch heute noch einem jeden, der in Zeiten der Bedrängnis und des Verfalls seine warnende und unheilverkündende Stimme erhebt. Demungeachtet ist es die heilige Pflicht desjenigen, der unsere heutige Weltunordnung und deren geheimste, verborgenste Ursachen und Motive kennt, die vorausverkündende Stimme zu erheben, nicht um durch das prophezeite Unheil sein Volk zu verstören und unglücklich zu machen, sondern um durch klare Schilderung des unabweislich Bevorstehenden vielleicht in letzter Stunde sein in Lethargie verfallenes, ja geradezu von seltsamer Hypnose gelähmtes Volk doch noch zur Tat der Befreiung aufzuschüren. Was aber derjenige, der die geheimen Pläne der Weisen von Zion durchschauen lernte, heute verkünden muss, ist so fürchterlich, dass es schon wegen dieser seiner Fürchterlichkeit auf den altgewohnten Unglauben aller kindlichen deutschen Seelen stoßen wird. Gleich hier sei ein für allemal zur Erklärung vorausgeschickt, dass Zionismus im Lichte der heutigen Weltgeschehnisse nichts mehr mit dem zu schaffen hat, was man vor dem Umsturze dem deutschen Michel unter dieser Marke hat aufschwatzen wollen. Die Zionisten denken nicht daran, eine Übersiedlung ins Heilige Land vorzunehmen. Zion ist nicht mehr und nicht weniger als eine Idee, als ein Symbol für das hohe Ziel der Weltherrschaft des Judentums über alle anderen zerstörten und vernichteten Staatsgebilde der Erde. Dieser wahre und eigentliche Zionist aber hat, um seine Pläne vorerst für unser unglückseliges Deutsch-Österreich zu entlarven, wie jeder gute Schachspieler für mehrere Eventualitäten vorgesorgt und hat mithin zwei Eisen im Feuer, wenn es nicht drei oder vier sind, die jedoch vorläufig kaum noch in Verwendung kommen dürften. Diese zwei Eisen aber heißen Kaiser Karl und Bolschewismus. Um ein ideales Zion zu errichten, bedarf der Zionismus großer Übergänge. Diese aber bilden Staatengebilde, deren legitime Herrscher der Oberhoheit Zions dienstbar und willfährig sind, um von Republiken abzusehen, wo derartiges längst erreicht ward. England bildet die erste derartige Monarchie im alten Europa. Ein neu erstandenes altes Österreich könnte die zweite bilden. Und wenn die Abwehr gegen die internationale Weltherrschaft Zions denn doch eine zu heftige werden sollte, als Übergang wie gesagt, wäre Karl eine verwendbare Figur. Und so wollen wir es denn den guten Deutsch-Österreichern aus der Judenschule schwatzend erzählen, dass die Geldgewaltigen dieser Erde längst mit dem Realpolitiker Karl, der es für gut befindet, mit allen regierenden Weltmächten in Freundschaft und Einverständnis vorzugehen, ihre weithin zielenden Pakte geschlossen haben, von der englischen Zentrale über Lord Balfour gemanagt und gekuppelt. Dies auch jenen fanatischen Legitimisten zur Belehrung, die da in ihrem knabenhaft draufgängerischen Idealismus naiv genug sind zu vermeinen, Karl sei der Mann dazu, ihnen die jüdische Weltherrschaft vernichten zu helfen. Auch sie sind in der Hand dieses sich mit allen verhalten wollenden Mannes nur eine Figur in seinem politischen Schachspiel, die er, der mächtigeren Figur zuliebe aufzuopfern, keine Sekunde Bedenken tragen wird, sofern er nur wieder zur sogenannten Regierung käme. Zions Plan ist so übel nicht. Gerade die Führer in diesem schrecklichen Ungarn sind als gewesene Offiziere, geheimen Räte und so weiter kritiklose Legitimisten, und so wäre denn, sofern Zions Bündnis nicht allzu frühzeitig verraten wird, eine Lösung mit Kaiser Karl ganz im Bereiche allseitig befriedigender Möglichkeiten.